Podcast-UFO, heute in Azkaban. Wir nehmen hier auf und freuen uns sehr. Die Mentoren fressen uns auf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Antenne Azkaban. Ihr habt auf Twitter abgestimmt, welche Sonderfolge wir zu Folge 103 machen können. Ihr habt euch gegen Antenne Apo, gegen Antenne Auenland und gegen Antenne Alabastia entschieden, was mich sehr gewundert hat. Zu Antenne Azkaban. Deswegen herzlich willkommen zur ersten Folge von Antenne Azkaban. Heute mit Florentin Will. Und Stefan Tietze, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Wow, ey, was für ein... Wo soll man anfangen? Wir haben uns speziell für ein Thema entschieden. Ich meine, man könnte über alles reden. Man könnte über Zauberstäbe reden, man könnte über Zaubersprüche reden. Man könnte über Hogwarts... Zauberschach. Die Geschichte von Hogwarts, Zauberschach reden. Man könnte über die Beziehung der verschiedenen Charaktere zueinander und darüber hinaus berichten. Aber... 20 Jahre Harry Potter, tatsächlich auch diese Woche wurde gefeiert. Wir sind also Wir sind lächerlich relevant heute. Mega relevant. So relevant waren wir noch nie. Außer die zweite Weltkriegsfolge tatsächlich. Das war Glück. Und das eine Mal, wo wir sogar im Internet mal erwähnt wurden, weil wir die Erdogan-Nummer eingeordnet haben, uns mit Star Wars 3 verglichen haben. Und da gibt es einfach einen großen Artikel über uns, wie wir die Geschehnisse des Erdogan-Putsches mit Star Wars 3 in Verbindung setzen. Und es klingt lächerlich gut. Es klingt lächerlich gut. Kann ich mich gar nicht so gut daran erinnern. Ja, ich schicke mal den gut. Rum. Die Sache ist die, Harry Potter ist eine große Welt. Ich frage mich mal, wie weit hat J.K. Rowling vorausgeplant? Weil es gibt ja viele Logiklücken in Harry Potter, ne? Da können wir auch ein bisschen drauf eingehen heute. Natürlich, ihr habt es natürlich in unserem Best-of 10 Facts, die ihr noch nie über Harry Potter wusstet, gehört. Es gibt viele Sachen, die falsch laufen. Aber ich dachte mir einfach, J.K. Rowling so, ach, ich darf noch eine Folge schreiben, ich darf noch einen schreiben. Fuck it, Zeitreise. Fuck it, Dämonen, die plötzlich irgendwie Seelen aussaugen. Ich glaube, die hat einfach nicht weitergedacht. Und dann so, ja, nee, mach mal 8. Und es sind ja genau 8 Jahre, die man auf der Hogwarts bleibt. Genau. Wir stellen uns aber heute auch mal die Frage, Hogwarts ja, aber was dann? 7 Jahre. Das stimmt. Heute ist die Frage, was passiert nach Hogwarts? Worauf bereitet ein Hogwarts eigentlich genau vor? Was kommt danach? Studium anfangen, doch lieber erstmal ein Volo machen bei Ollivanders. Man weiß es nicht genau. Was will man am besten machen? Aber wir können ja erstmal, bevor wir darauf eingehen, nochmal kurz über die Entstehungsgeschichte von Harry Potter reden. Ja. J.K. Rowling ist mit dem Zug durch England gefahren und dann fiel er plötzlich ein, Junge, der zaubern kann, kommt auf eine Zaubererschule. Unter der Treppe. Nein, nur diese beiden Sachen, die ich gerade gesagt habe. Sprechende Schlangen. Alles nicht, nein, das kam alles dann später. Fliegende Autos. Sie hat, wie gesagt, nur diese beiden Gedanken erstmal gefasst. Ja. Junge, der zaubern kann. Dreiköpfiger Hund. Und die, nicht dreiköpfiger Hund, sondern die Zauberschule. Und dann kam halt sowas wie achtköpfige Hydras, die mit Trollen kämpfen. Und das ist halt spannend. Und ich finde das sehr interessant, weil das sagt so viel über kreative Prozesse aus. Und sie ist halt auch schon eine krasse Person. Die wollte auch nie wirklich ein Kinderbuch schreiben. Und man merkt das ja auch im Endeffekt. Die Bücher werden ja auch immer erwachsener. Aber ist denn Harry Potter eigentlich gut? Mhm. Gute Frage. Also ist es wirklich eine gute Geschichte? Weil Episode 1 hat nicht wirklich einen Bösewicht, der Endkampf ist lame. Irgendwie natürlich die Prämisse ist so cool, einfach weil man sagt, so, oh geil, als Kind irgendwie zaubern lernen will jeder irgendwie. Man fusioniert die Schulwelt, die jedes Kind kennt und diese fantastische Welt, in der man gerne sein möchte. Also du kannst dich da total gut reindenken, du hast nervige Lehrer, du hast erste Liebeleien und so. Du hast alles, was in deinem Leben vorgeht, in so einer Zaubererwelt. Ich finde, das hat tatsächlich alles. Also Harry Potter hat wie ich finde, auch geht es mehr aber diese Story, die ja eigentlich nur darum geht, wie werde ich mit Verlust fährt, kommt mit Verlust klar. Der Harry, der früh seine Eltern verloren hat und dementsprechend erstmal auf sich alleine gestellt ist und so ein bisschen verloren durch die Gegend wandert. Und dann Batman, ähnliches. Batman wird. Ja, vielleicht. Schließlich und deswegen der krasse Superheld aller Zeiten. Aber tatsächlich, das ist einfach die Geschichte und darum entstehen so viele andere Geschichten und das macht es einfach zu einer guten Gesamtstory. Was der erste Film ist aber auch nicht als Film angelegt, der jemals alleine bleiben sollte. Ja, aber ich finde, was immer geil ist, sind Institutionen. Zum Beispiel bei Star Wars, das Coolste sind doch die Jedi, weil das ist eine Institution. So, da kannst du ausgebildet werden als Padawan, da gibt es dann die coolen Lehrer, die haben eine Bibliothek, es ist cool, weil es ist eine Institution. War Yoda ein cooler Lehrer eigentlich oder war es eher ich so, glaube, das oh war nee, so, ah, wir haben jetzt 2 Stunden Lichtbett bei Yoda. Den Morgen, Herr Yoda. Und wir reden wieder auf Star Wars. Und er hat wieder, so ein Videomonitor reingeschoben und wir gucken doch ein Hologramm. Yay! Ja, Institutionen sind einfach cool, deswegen ist Harry Potter eine tolle Sache. Aber erstmal Wir wollen ja heute so ein bisschen über das Berufsleben reden. Ich sag mal Archäopraktikum. Und darum soll es heute gehen. Was sind eigentlich die Berufsaussichten? Deswegen die Folge heute, Archäopraktikum, Hogwarts und was dann? Das ist heute die große Folge. Das Tolle ist ja, man sieht ja in der Harry Potter Serie, man sieht eigentlich alle Berufe, die es gibt. Ja. Und es werden ja auch Berufswünsche formuliert. Harry Potter möchte ein Auror werden. Wo wir also schon bei dem spannendsten Beruf wären überhaupt. Direkt. Das sind halt sozusagen... Ich habe es nicht ganz genau verstanden, weil ich dachte immer, es wären so die Polizisten. Die Polizisten der Zaubererwelt. Aber die gibt es ja in irgendeinem Endkampf, in irgendeinem letzten Teil, laufen die durch dieses Ministerium und zerstören das dann so ein bisschen. Und dann laufen auch so Polizisten rum, die wie auch aussehen, Polizisten. Die haben sogar diese Uniform, diesen Hut auf, der auch gar nicht magisch oder so ist. Einfach nur, die haben einfach gesagt, komm, fuck it, ey. Die machen wir jetzt, wir müssen nicht noch ein Kostüm überlegen. Nimmt einfach Polizisten, scheiß drauf. Ja, aber anscheinend kannst du in der Zaubererwelt auch einfach normaler Beamter werden. Ja, ja. Du denkst, okay, ich haben die auch eine Pistole, frage ich mich, oder müssen die trotzdem mit dem dämlichen Zauberstab rumfuchteln? Ich habe jetzt 7 Jahre lang Zaubertränke, Liebestränke gebraut und habe irgendwie gegen Dämonen gekämpft und jetzt stehe ich den ganzen Tag irgendwie vor so einem Schalter und pass auf, dass da niemand Radau macht. Ja. So, das ist mein Leben jetzt. Aber vielleicht kann er diese so gute Nacktscanner-Sprüche oder so aufsagen. Ich glaube, die Harry Potter-Welt ist die deprimierendste Welt, weil deine Ausbildung so viel interessanter ist als dein Berufsleben. Also, ganz kurz, lass uns kurz zusammenfassen. Harry Potter will Auror. Ja. Hermine, Ministerium. Und Rupert Grinch möchte Ladenbesitzer werden. Und damit haben wir sämtliche Berufe der Harry Potter-Welt abgesteckt. Es gibt das Zaubererministerium, es gibt Auroren und es gibt Ladenbesitzer. So. Ich wäre das nicht. Das war's. Ich wäre das nicht. Das waren alle Berufe. Professor Stefan Tietze, wenn ich nicht hier. Natürlich ja, und du kannst Professor werden bei Hogwarts, ja. Aber das war's. Naja, du kannst auch andere Sachen machen. Also, es werden noch andere Bücher, noch andere Berufe vorgestellt. Beispiel: Drachenzähler. In Teil 3 bringt ein illustrer Bus den Harry zum. In eine Bar. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt. Aber jedenfalls in der tropfende Kelch, der tropfende Kessel, der Honig. Tänzelnde Pony. Jedenfalls ist in so eine Bar. Und da fährt ihn ein Bus hin. Und da gibt es ja auch so einen Busfahrer, weirder Typ. Und dieser Buschauffeur. Das ist auch zum Beispiel ein Beruf, was viele nicht wissen. Die Drachen vom Trimagischen Turnier. Drachen, der Bruder von Ron ist doch sogar so ein Drachenheini, der dann die Drachen stemmt und so und dann die trainiert und dann anfängt rumzuschicken. Und aber so. Lass uns mal auf die Grundlage von Berufsleben eingehen, Geld. Man arbeitet, um Geld zu verdienen. Was mich immer gestört hat in der Harry Potter Welt, ist das große Problem von Geld. Erstens, wozu brauchst du überhaupt Geld? Weil du kannst dir alles herzaubern. Ja, um bei dieser Süßigkeitenfrau im Zug alles zu kaufen. Ja. Was für ein Bitch-Move von Harry übrigens. Die Person, die wir mögen sollen, dass die im ersten Teil einfach den ganzen Wagen kauft. Ja, erstmal nichts für alle anderen übrig. Erstmal wäre es eigentlich dann logischerweise eine Geschichte, 7 Jahre Diabetes und was dann normalerweise geworden, ist es nicht. Du musst nach Hause wieder zurück zu deiner Scheißfamilie, weil du krank geworden bist, Harry. Schade, naja. Ja, gut, aber du hast zumindest abgemeldet, wenn er einen Attest vom Arzt hatte. Da wird aber schon im Prinzip gesagt, wie das Geld in Hogwarts funktioniert, genau wie in der echten Welt. Aber können eigentlich alle in der Harry Potter Welt zaubern? Weil es gibt ja Muggel, die können nicht zaubern. Aber die sind ja nicht in der Welt. Aber wenn du ein Kind kriegst und du bist selber Zauber wirken, können dann deine Kinder automatisch auch Zauber wirken. Aber Hermine ist doch hat doch Muggeleltern. Ja, Hermine ist ein dreckiges Schlammblut. Aber wie geht das denn? Auch ist toll, dass auch so eine Rassismusnummer dann nochmal da angesprochen wird. Herkunft und so, das Herkunft ist egal. Tolle Message. Aber ich verstehe es nicht. Wer kann zaubern und wer nicht? Kann potenziell jeder zaubern, der auf Hogwarts kommt? Oder? Nein, du musst schon geboren werden damit. Aber wer wird so geboren? Also ist es. Ist egal, das ist zufällig, glaube ich. Nee, das kann nicht. Doch, ich glaube, ich bin mir sicher, das ist zufällig. Dass auch in der normalen Bevölkerung ab und zu Leute Hermine zaubern können. Hermine hat ja nur Muggeleltern. Niemand von denen. Wie wurde die denn entdeckt? Die hat sich, glaube ich, selber entdeckt, weil die so super schlau ist. Hat die gesagt, Moment mal, was ist denn das, was ich da machen kann? Oh, und wenn ich da jetzt. Ich glaube, das ist einfach die einzige Person, die Latein gelernt hat in der Schule. Ja. Und dann, ich glaube, wenn du Latein lernst, bist du automatisch Zauberer. Die meisten ziehen es nicht durch. Ja. Oder sie schreibt so an Dr. Sommer so: Ich weiß nicht, was los ist, ich kann Schlangen verstehen und irgendwie die Krüge fallen immer um, wenn ich wütend bin. Was ist los? Aber nun zu meinem Freund. Das ist ganz wir haben seit 2 Monaten sind wir zusammen. Ja. Ja. Er möchte Nacktfotos von mir. Soll ich das machen? Ist eh scheißegal, weil du kannst durch die Zeit reisen, Hermine. Fuck it! Das nervt mich. Ja, wirklich. Aber das ist. Man das kann sich darüber aber trotzdem auf. Es ist einfach unklug. Es ist einfach. Es ist wirklich unklug. Schlecht gelöst von Dr. J.K. Dr. J.R.R. Just kidding, Rowling. Sorry. Das Ding ist mit ihr aber auch. Das ist ja auch beim Cursed Child, beim Play, was rausgekommen ist, geht es ja nur darum. Ich dachte, die haben das eine genommen, was mir nicht gefällt, und daraus das ganze Play gemacht. Weil es ist natürlich auch cool. Zeitreisen sind ja auch wahnsinnig cool, machen wir uns nichts vor. Ja, aber du machst alles kaputt. Aber in einer Welt, wo eh schon alles möglich ist und dadurch sämtliche Logiklücken entstehen, dann noch diese eine Konstante, die noch da war, das Prinzip der Zeit zu brechen, ja, macht wirklich alles kaputt, leider. Ja, Zeitreise ist einfach das Problem, weil es ist immer cool, aber es ist immer schwer, ein Ende zu finden, weil es gibt keine, die Probleme sind leicht gelöst und am Ende ist dann eher das Zeitreisen selbst das Problem und da denkt man sich, ja, was lösen wir denn jetzt eigentlich? Vor allem haben die dann in dem neuen Buch, in diesem unwichtigen Scheißbuch ja eigentlich, sind die dann in der Zeit gereist und haben alle Ereignisse verändert. Alle Ereignisse, weshalb wir dieses Franchise mögen. Toll, ja, und kann ich meine DVDs zurück wegschmeißen. Ja, ich kann alle meine Bücher jetzt zerfetzen. Oder toll. Was? Das ist doch eine blöde Idee. Es macht ja das Universum wesentlich kleiner und die Geschehnisse auch wesentlich kleiner. Weil wer sagt uns, dass das, was wir gelesen haben, nicht die 10. Abänderung ist, ja, von irgendwas? Weil irgendjemand diesen Time-Turner umreißt. Warum kann Voldemort nicht Zeitreisen? Es gibt nur 3-4 Zeit-Time-Turner oder so. Ja, klar. Aber das ist dann wiederum geschickt gelöst. Und das ist sehr illegal. Und die Auroren versuchen das genau zu verhindern. Dass Bullshit. Hey, wir sind an kleiner Azkaban, wir können nicht in unserem Franchise rumhaten. Das stimmt. Aber es ist, keine Ahnung, aber Ladenbesitzer, es gibt 1000 Läden, der steht halt den ganzen Tag in seinem Laden und verkauft Bonbons und kann aber irgendwie tolle Zaubertränke brauen und kann irgendwie durch die Gegend fliegen und Quidditch spielen. Für mich ist das Berufsleben einfach nicht so erfüllend, wie ich mir denke, wenn ich in Hogwarts bin und ich mir, okay, ich bin Ladenbesitzer. Gut, hier, Gimli und Gloin, halt die Brüder von Ron. Gimli, halt, Gloin, Oin, Boin, Schoin, Roin, Floin und Moin. Halt, die können dann halt ihre Streichsachen verkaufen, wo du auch sagst, Moment mal, kann ich nicht auch einfach durch Zaubern irgendwie ein Furzkissen erscheinen lassen? So. Wie funktioniert fucking Accio? Wie funktioniert Accio? So, kannst jetzt du dir einfach alles herbeizaubern, nein, was glaub, du willst? Ich glaube, du musst es schon mal, es muss in dem Raum, es muss, nein, in der Nähe. Das ist ein Besen, der ist ganz weit weg. Es gibt so, ich glaube, es gibt so ganz, also auch in dem, der Accio ist so ein ganz, ganz pedantischer Zauberspruch, der irgendwann gesagt hat so, nee, alles im Umkreis von 10 Metern ist okay, darüber hinaus nicht mehr. Ja, aber eine ganz klare Grenze muss es da geben. Du musst es irgendwie regeln, ansonsten ist es einfach. Aber du hast gerade, glaube ich, ein bisschen was durcheinander gebracht. Also die können ja nicht, also die beherrschen, nicht alle Zauberer beherrschen alle Zauber. Das ist, glaube ich, einfach mal, das muss man nur einfach als Prämisse einfach akzeptieren. In dem Moment, wo du dich auf die Zauberstablehre konzentrierst, wie Ollivander, hast du einfach mehr drauf auf dem Gebiet. Du kannst einfach mehr. Und deswegen hast du so einen Laden, weil du dich damit auskennst, weil du die reparieren kannst. Nicht jeder kann einen Zauberstab reparieren, weil es dafür keinen Zauberspruch gibt, sondern weil also durch diese ganze Zaubersache hat er alle, klar, alle Gegenstände haben ja auch irgendwie Repario. Ihre eigenen. Nein! Du brauchst nur ein Lateinwörterbuch und du kannst alles. Nein. Aquario. Die sagen ja auch am Anfang Wingardium Leviosa. Die Hälfte der Klasse sagt das falsch, weil es einfach komplette Vollidioten sind. Wingardium Leviosa. Ja, fick dich einfach. Wie bist du überhaupt? Wingardium Ceausescu. Nee, Robert, sag einfach, was ich in die Tafel geschrieben habe. Es ist auch nicht so, dass ihr in der ersten Klasse seid. Ihr wart ja da schon irgendwie locker bestimmt 12 Jahre alt, ja, oder sowas. Wir können sprechen und lesen. So, das ist dumm, was ihr da macht. Auf der anderen Seite, die es richtig sagen, können ja auch nicht alle den Zauberspruch auslösen. Und das widerspricht doch gerade allem, was du gerade gesagt hast, weil du kannst Zaubersprüche ja auch. Hermine ist die wesentlich bessere Zaubererin, Hexe, als Harry Potter. Die kann einfach manche Sachen einfach besser. Vielleicht ist sie nicht so mächtig, weil ihr das nicht so in die Wiege gelegt wurde wie Harry Potter, aber sie ist einfach die bessere Hexe und kann einfach besser die Zaubersprüche sagen, deutlicher sprechen. Nein, einfach. Ja, das stimmt. Aber Stotterer haben ein Riesenproblem in der Welt. Was mich ohnehin fragt, hat man denn auch unendlich viel Zauberkraft? Also kann man unendlich viel zaubern? Das ist jetzt bei Rollenspielen, zum Beispiel bei DSA, so, dass du halt so Mana hast. Und dann hast du nicht genug Mana. Dann kommst du immer in diese unangenehmen Situationen, dass du als Spieler weißt, ich habe nur noch ganz wenig Mana. Aber deine Figuren innerhalb der Welt sagen, oh mein Gott, schick einen Zauberball. Und du musst dann sowas sagen wie, meine astralen Kräfte lassen gerade, ich bin gerade nicht konzentriert. Ey, ziemlich groggy, der Tag war echt anstrengend. Weil du willst ja nicht in deiner Figur sagen, ja, ich habe einfach keinen Mana mehr. Es ist ein du bisschen sagst, wie beim Imperator. Und so stelle ich mir das in der Harry Potter Welt auch vor. Es ist ein bisschen so, dass dir, wenn auch so warm ist wie heute, ich glaube, dann hast du irgendwann auch keine Kraft mehr. Das ist auch ein bisschen so ein Körperenergie-Ding. Ich glaube, du kannst irgendwann auch nicht mehr. Ich glaube, Voldemort und Harry wären immer noch zu groggy gewesen, als es ja weitermachen. Die haben keine Lust mehr drauf, nee. Welchen Harry Potter Zauberspruch würdest du gerne beherrschen in der echten Welt? Das ist eine gute Frage. Accio ist natürlich definitiv Accio. Auf jeden Fall das definitiv Beste. Definitiv Accio. Accio Brezel. Wupp! Accio Witz. Oh, wow. Und wenn geil. Alle Jobs werden gelöst, du musst nichts mehr suchen, das ist auch gut. fucking Akio einfach so. Angenommen, du sagst jetzt Akio ist 50 Cent, wo kommen die her? Würden die irgendeinem kleinen Bangladesch-Kind aus der hart verdienten Tasche gezogen? Nee, und dann kannst, zu dir. Und wenn der dann sagt Akio, dann kommst du wieder zurück. Und dann irgendwann steckt es dann zwischen euch in der Luft, weil eure Zauber sich ausgleichen. Das ist mega strange. Oder dann hast du der mächtigere Zauber, was auch immer das heißen soll. Total bescheuert. Naja, aber was kann man machen? Also was kann man machen? Sagen wir mal, wir gehen mal das Szenario durch. Der kleine Florentin kommt gerade aus Hogwarts. Also du hast gerade aus Hufflepuff, hast du ein Abitur gemacht. Abschluss. Den Abschluss gemacht. Ja. Dein Zauberer-Examen hast du bestanden. Wäre eigentlich gerne auf eine andere Schule gegangen, um ehrlich zu sein, aber leider kann man das ja nicht bestimmen. Ja? Auf welche Schule wärst du gegangen? Ich wäre gerne nach Beautybox. Beauty. Nach Frankreich gegangen. Das sind nur Frauen, das ist ein Mädchengymnasium, glaube ich. Es gibt einfach drei Gymnasien in der ganzen Welt. Nee, es gibt mehrere, habe ich mal nachgelesen, weil ich das so cool fand. Als Kind habe ich mich da so reingefuchst, dachte mir, boah, wie cool das wäre. Wo würde ich denn eigentlich hinkommen? Weil das ist ja in England. Und wo würde ich hinkommen? Und es gibt, glaube ich, irgendwo die Deutschen würden irgendwo nach Skandinavien in so ein scheiß Internat kommen. Auch kacke. Gibt es da auch eigentlich, weil es gibt nur das Internatprinzip oder gibt es auch manchmal einfach Schulen? Also, dass man zu seinen Familien gehen kann und dann bist du einfach der mega der Weirdo in deiner Nachbarschaft, weil du nicht auf die normale Schule gehst, sondern irgend so eine Zauberschule. Hat bei Harry Potter auch nie mehr der Staat gesagt, so, Leute, das Kind, was bei euch gewohnt hat, wo ist das die ganze Zeit? Auf welcher Schule geht das eigentlich? Dass da niemand mehr misstrauisch geworden ist. Naja, aber die sind ja alle unter diesem Muggelzauber. Ach so, gibt's ja auch bei diesem trimagischen Turnier, dass denen dann die alle Muggel, die da hingehen wollen, denen fällt plötzlich was ein, dass sie da nicht hinwollen. So, wir wollen zur Schwiegermutter fahren. Oh, haben wir nicht den Herd angelassen? Okay, jetzt ist der Herd aus. Na, Moment mal, sag mal, wollten wir nicht eigentlich noch Lotto spielen? Und einfach so den Rest ihres Lebens sind sie gefahren. Was ist mit unseren Nachbarn los, dass sie die ganze Zeit wegfahren? Trottel. Ja, genau. Nervig. Aber jetzt hast du dann, es gibt ja auch dieses trimagische Turnier, das fand ich mega cool, wie dann die ganzen anderen Schulen ankommen. Weil die von Beauxbatons, Bounty, die kommen in dieser Kutsche an, die angeflogen kommen. So, und dann wir haben schon fliegende Autos gesehen. Von Durmstrang, die kommen in dem Schiff, was auftaucht aus dem Wasser. Nichts Besonderes, haben wir schon von Futtergriebe gesehen. Aber wie würde Hogwarts, wenn mal bei denen ein trimagisches Turnier wäre, wie würde Hogwarts da ankommen? Wie vielleicht dieser Baum? Nee, ich dachte mit dieser dem Baum, Zug, der mit dem Hogwarts-Express. Da müssen ja gleich Gleise hinlegen. Ja, aber die bilden sich ja davor und verschwinden dahinter. Ich meine, das ist eine normale Zuglinie. Klar. Vor allem, wenn das so wäre, welcher Trottel hat dann gesagt, ja, richtig. Die beste Idee ist wahrscheinlich, eine normale Zuglinie zu bauen zu unserem Zauberschloss. Weißt du, wer den Hogwarts Express schon mal gesehen hat? Ich. Ich habe ihn auch schon mal gesehen. Ich habe den Hogwarts Express. Wo hast du ihn gesehen? In England. In Orlando habe ich ihn gesehen. Der echte? Ich weiß nicht, ob der fährt dann übers Wasser oder was? Nach Orlando? Nee, der fährt vom Island of Adventures, fährt er in den normalen Universal Park. Und dann fährt er wieder zurück. Nee, ich meine den echten Hogwarts Express in England. Aber wie? Den habe ich gesehen. Aber wie meinst du jetzt echt? Meinst du der echte, der wo auch gedreht wurde mit? Ja, den habe ich gesehen. Den habe ich noch nicht gesehen. Tja, mit ganz viel Dampf. Der haut ganz viel Dampf raus. Gleis 9¾ ist auch eine mega Idee. Ja, ist richtig gut. Gibt es 9½? Warum 3/4? Weil ist ja eigentlich genau dazwischen. Naja. Schwer zu sagen. Aber welchen Jobs würdest du annehmen? Würdest du irgendwie so einen Laden holen? Also ich glaube ja, du simplifizierst das gerade zu sehr mit dem Laden. Weil ich glaube. Klar, Ladenbesitzer. Nein, Ollivander ist ja kein Ladenbesitzer. Ollivander ist einfach ein krasses Zauberstab-Genie. Ja, aber auch bei so Gerichtsverhandlungen wird er dann zugeholt und liest dann die Zauberstäbe aus, wie so ein Pager oder so ein Handy, was damit gemacht wurde. Hat man eigentlich so eine Zulassung, um Zauberstab zu bekommen? Wenn man eine Vorstrafe hat, kriegt man keinen Zauberstab oder sowas? Kann sein. Sein Personencheck? Ich meine ja sogar, dass man kann aus den Zauberstaben herauslesen, was für Flüche die zum letzten begangen haben. Ah. Sowas kann, weiß ich nicht genau, aber sowas, glaube ich, kann der auch machen. Der ist einfach schon krass und der kann ja auch Zauberstäbe bestimmen dann. Da fragt ja Harry im letzten Teil, fragt dann, wegen gehört das? Das ist der Zauberstab von Bellatrix Lestrange. Und so weiter. Der weiß das schon. Weil das der krumme Schwarze ist. Yeah, wow, danke, Set-Design. Oscar? Nope. Bisschen offensichtlich. Oder Job. Einfügen, je nachdem, was der Fall ist. im Schnitt bitte beachten. Aber wenn ich mir natürlich The Strange wäre und dann kriege ich so einen Zauberstab und dann ist es irgendwie so ein hellpinker, irgendwie mit gelben Streifen. Ich denke mir, der Zauberstuf sucht sich den Zauber aus. Ja, halt die Fresse einfach. Ich will den schwarzen. Ich dachte mir mal. Kann ich den anmalen? Kriege ich ein Edding? Kann ich den, so einfach so einen porthässlichen Zauberstab. Oli Wendt hat auch so eine Macht einfach. Erstmal hat er eine Monopolstellung. Für alle, die zuhören, Oli Wendt ist der die Zauberstäbe verkauft. Also, es ist so ein bisschen, erstmal hat er ein Monopol, ein krasses, so auf dem Zauberstab. Auch die Franzosen müssen zu dem, auch die Russen müssen zu dem. Auch fragwürdig. So, und dann hat er halt einfach die Macht. Weil ich frage mich immer, warum haben alle Bösen diese Totenkopf-Zauberstäbe, wo dann irgendwie auch so böse Runen und einfach Tod und Hass draufstehen? Ja. Macht auch im Umkehrschluss Ollivander die Böse. Eigentlich weil er schon, gibt ja. denen das. Und ich meine, Bellatrix Lestrange war auch mal ein kleines Mädchen, das auf Hogwarts vielleicht gegangen ist. Aber wem gibt der? Gibt es diesem kleinen Mädchen mit den großen Augen, die noch viel mit ihrer Hello Kitty-Tasche, gibt er einfach so einen Zauberstab mit so einem Totenkopf drin und sagt, hey, schönes Leben. Ich glaube, wir werden uns nie wieder sehen, weil du bist bestimmt ganz toll irgendwie mal irgendwann Auror werden. Ciao. Auf jeden Fall. In welches Haus du wohl kommst. Und dann kommen die Kinder da an. Der eine mit seinem fellbestickten Zauberstab. Ja, okay, Hufflepuff. Und dann der mit seinem Totenkopf, wo, so zacken, wo man wie so ein Butterfly-Messer noch so ein Messer ausklappen kann am Zauberstab. So, vielleicht Slytherin. Viel Spaß dabei. Vor allem, ich denke mir dann auch so, wenn man das mal auf die normale Welt transportiert, das Produkt sucht sich seinen Kunden aus. Mhm. Wenn ich in so ein Autohaus gehe, oh, jetzt hat der Porsche dich ausgesucht. Komisch. Das ist ganz schön scheiße. Das ist vor allem Ollivander, der kein Wunder, warum der die Monopolstellung hat und warum der so reich ist, wahrscheinlich auch, weil er einfach entscheiden kann, was er gerade verkauft. Ich versuche das bei Restaurants zu machen. Also ich mach so die Speisekarte auf und lasse es dann einfach auf mich wirken und lasse dann so, das Essen sucht sich mich aus so und dann passt es auch. Oder aber man blättert einfach so durch. Wie scheiße das für die Eltern ist, wenn sich mal wieder der teuerste Zauberstab sein Kind aussucht. Wie kacke das ist. Willst du nicht den von Ja nehmen, vielleicht irgendwie in der weißen Packung? Hier gibt's noch den hier. Der ist, da hinten ist einer von Medion, der sieht so ähnlich aus. Wenn du den nicht nehmen könntest. Und dann wirst du gemobbt in der Schule, weil du als einziger einen Medion-Mobile-Zauberstab hast. Also, ja, der hat sich mich ausgesucht. Leute, komm schon, ey. Was sag ich denn dafür? Aber dem Mobbing wieder entgegengewirkt, dadurch, dass sie alle Roben tragen. Und dieses Haus, diese Hausnummer ist auch echt so strange, ne? Mit dem, weil, ich meine, die von Slytherin sind offensichtlich alle böse. Ja. Die haben einfach alle Bullies in ein Haus gesteckt und die wohnen in den Kerkern. Irgendwo, in diesen Kerkergruften. Auch irgendwie blöd, ne? Ich meine. Ne, ich glaube, es ist halt einfach so, es gibt ja das Konzept der Parallelklasse. Ne? Also du gehst in die Schule und es gibt die Parallelklasse. Und ich glaube, Rowling hat einfach so alle Formen von Parallelklassen in diese anderen Häuser getan. Du bist Gryffindor, du bist die Coolen, klar. Und dann gibt es halt noch die Vollidioten, die Streber und die Nerven, die Mobber. So, dann gibt es die Rüpel, Streber, Vollidioten. Und das sind halt Hufflepuff, Slytherin und Ravenclaw. Und genau so ist es halt so. Und dann bist du ein Streber oder bist du ein Vollidiot oder bist du jemanden, der mobbt. Und kommst du halt in diese Klassen rein. Ravenclaw wohnt, glaube ich, in diesem Turm. Die wohnen in diesem Astrologieturm oder zumindest in einem so einem großen Turm in so einem schrägen. Und die lesen alle und bilden sich. Und du kannst halt Lehrer werden. Das kannst du auch. Warum ist Hermine nicht bei Ravenclaw? Weil die mutig ist, Mann. Mutig und Freundschaft. Vor allem ist sie schlau. Ja, du kannst ja nicht einen Menschen auf einen einzigen Charakter zu reduzieren. Ich glaube, wenn das einer kann, dann der sprechende Hut. Was ist das eigentlich für ein riesiges Arschloch einfach, dass du wirklich nach dümmsten Klischees geht? Und vor allem auch, wie Harry dann sagt, nicht Slytherin. Und du so, und alles Slytherin so, Alter, was soll das denn eigentlich? Das ist schlau. Kurz vorm Abschluss so, Alter, was ist das für ein Arschloch einfach? Alle sagen so, okay, Hufflepuff, okay, Ravenclaw. Und das so, ist wie so, bitte nicht Slytherin. Am Anfang. Guckt an einem Slytherin-Tisch so, Alter, wir hassen dich auch. Du bist gerade Eröffnungsfeier. So, dein einziges Ziel sollte sein, verscherz es dir mit möglichst wenigen. Und er sagt quasi bei der Eröffnungsfeier, nicht in die A-Klasse. Und die A-Klasse sitzt da und denkt sich, fuck you. Und die denken sich so, wir wollen hier auch nicht sein, aber wir haben nun mal den Hakenkreuz-Zauberstab bekommen, was sollen wir denn machen? Das ist halt nun mal nicht so leicht. Es ist eine harte Welt. Und du bist auch mega gemacht, harte Welt. Wenn du Quidditch nicht gut bist, ist Neville Longbottom einfach massiv geworden. Gibt es auch einen Billardclub? Nope, Quidditch. Ich bin ganz gut im Poker? Nope, Quidditch. Ja, toll. Zauberschach. Ja, man kann viele Sachen machen. Man kann auch professioneller Quidditch-Spieler werden. Ist Zauberschach eigentlich das exakt selbe wie Schach? Nur man sagt Zauberschach, weil kann ich bitte ein Glas Zaubermilch haben? Okay, das ist ein bisschen wie. Cut it, okay? Beruhig dich. Das ist normale Milch. Ich weiß, es ist eine Zaubererwelt, aber es ist einfach nur normale Milch. Ja, das ziehen die durch bis zum Bier. Da ist es Butterbier. Und ab dann hat man vor alles Butter gesetzt. Ja, ist ein bisschen wie Star Wars, wo man vor allem Space setzen kann, so ein bisschen. So ein Space-Schwert mit seinem Space-Helm und seinem Space-Ship. Space-Mich, die ist blau. Ist es ein bisschen wie mit Zauber. So. Also man hat da vor allem Zauber gesetzt. Es ist auch irgendwie, ja, ich verstehe schon. Aber Butterbier finde ich schon lustig. Vor allem Millionen Kinder in der ganzen Welt werden sich gefragt haben, Butterbier? Ja, und dann kam es ja irgendwann zu dem Problem, dass die Freizeitparks Butterbier anbieten wollten. Ich habe auch in Orlando habe ich dann Butterbier getrunken, in Harry Potter, in Hogsmeade. Und lustigerweise komplett stand da ja dann irgendwer vor der Frage, weil da steht ja kein Rezept drin. Also Rowling hat ja nicht einfach angefangen, Rezepte da reinzuschreiben, sondern die hat dann einfach gesagt, ja, ist Butterbier, also als Fakt, damit man diese Welt auch dann dementsprechend als Welt auffasst. Und dann war halt irgendwer mal vor der Frage, ja, und jetzt? Ja. Und dann haben die halt einfach, das hat so ein bisschen geschmeckt wie so eine Karamell-Soda. Ja, dieses Cream-Soda, ne, gibt's ja genau, auch. Genau, ja. Das war es ungefähr, ja. Das war ganz, aber ganz lecker eigentlich. Ey, was für ganze fucking nervige Anrufe Jake Gyllenhaal-Rowling bekommen muss. Hier so von wegen so, ey, sag mal, wie sehen denn eigentlich diese Karten aus? So, wie schmeckt denn eigentlich diese Süßigkeit? So, wir wollen hier diese Jellybeans machen. Und die so, ich hab doch keine Ahnung. Die hat jetzt für 20 Jahren gesagt so, in der Welt, in der ich schon immer lebe, lebt ihr jetzt seit 20 Jahren. So im Sinne von so, ich habe euch in meine Welt gelassen. Wo ich mir dachte so, würde ich auch immer schreiben. Darin hast du die ganze Zeit schon gelebt. Ich bewundere die. Weißt du, dafür, ich wäre so abgehoben. Wenn ich diese Person wäre, würde ich die ganze Zeit von meiner Welt sprechen. Und irgendwann auch einfach, ich würde auch so Arschloch-Moves machen, wie Dinge behaupten, die alles zerstören. Zum Beispiel, dass Gandalf schwul ist, hat sie auch gesagt. Gandalf ist 1:1 Dumbledore, machen wir uns nichts vor. Da gibt charakterlich null Unterschiede. Aber sie hat gesagt, Gandalf ist schwul. Und sie so alle, hey, danke für Harry Potter, aber lass deine fucking Finger von der Ringe. So, du kannst da nichts einem Magen. Aber auch, dass Dumbledore schwul ist, einfach so, einfach irgendwie ja, 100.000 homophobe Leute angepisst. So von wegen so, Alter, was soll das? Aber sie so, nope, Hermine ist auch schwul und Snape ist auch schwul. Und wisst ihr was? Dieser fucking dreiköpfige Hund, schwul, schwul, schwul, alle drei Köpfe, fickt euch. Und Hagrid steht auf Kinder. In den ersten Teilen hatten sie noch sehr viel miteinander zu tun. Am Ende weniger. Wo an Land lassen denn wohl? Gerichtsprozess. Ja, aber genauso wäre ich doch auch. Und ich muss sagen, ey, Respekt an dich, JK. Ohne Scheiß, ey. Der hat einfach das Game dann doch eigentlich bis zum Ende ganz souverän und nett durchgespielt. Ey, JK Fischer hat das von Anfang bis Ende richtig gut gemacht, finde ich. Ich finde es einfach gut gehandelt. Aber sollte sie jetzt loskommen von dem Franchise? Nein, oder sagt mehr ihr immer Bücher, da bleiben? Mehr Bücher. Ich würde auch jedes noch lesen. Ich würde, doch, mir macht es einfach Spaß. Weil es so ist doch cool, ihr nicht Harry Potter Buch auch nicht gelesen. Sondern so, ich mache jetzt was anderes als Harry Potter. Ist wieder Dobby dabei? Nein, Dobby ist nicht dabei. Stimmt. Und dann so, okay. Der hat einen Krimi geschrieben. Ja, interessiert keinen. Ja, stimmt. Der soll auch echt schlecht gewesen sein. Mhm. Du kannst dann auch nichts anderes mehr machen, ne? Also, nee. Ich meine, nie wieder. Lustigerweise heißt sie gar nicht. Dieses K, wofür auch immer das Joanne K. Rowling, sie heißt keinen zweiten Namen mit K. Und ich, aber es gab schon vielleicht Joan heißt Rowling, sie auch gar nicht Joanne. Es gab vielleicht schon Joan Rowling, eine bekannte Neonazi-Anführerin und so. Ich bin Joan K. Nee, es war so, dass die Verlagsleute nicht wollten, dass eine Frau geschrieben hat. Dass Leute wissen, dass es eine Frau geschrieben hat. Weil die dachten, wenn eine Frau das geschrieben hat, verkauft sich das nicht. Ja, ja. Niemand liest eine Geschichte von einer Frau. Und das ist schon krass, weil das ja auch noch gar nicht so lange her ist. Naja, ey, es gibt ja mega viele weibliche Autoren, oder? Ja, zum Beispiel Nele Neuhaus. Gott sei Dank ist mir einer eingefallen. Jojo Moyes. George. Aber das heißt, müssen eigentlich alle. Hast du eine Musik genommen, um die Stille zu übertönen? Nein. Ey, haben wir erst die Musik immer eigentlich drin? Weil das GEMA. Nee, haben nur wir gehört. Nee, aber es ist interessant. Das heißt, dass dann eigentlich alle. Aber es kann ja sein, dass bei ganz vielen Autoren das eigentlich Frauen sind. Weil wenn die den Erfolg haben. Was nervt dich am meisten an dem Franchise? Bei mir ist es eine Charakterkonstellation, mit der ich nicht klarkomme. Und das nervt mich auch. Bis wird mir alle Ewigkeit nerven. Es ist diese Ginny-Harry-Nummer. Mm. Weil ich finde Ginny den nervigsten Charakter. Ich kann mich auch nicht mal an die Bücher erinnern, vielleicht war sie da cooler, aber ist sie in den Filmen so nervig, so eine hilfsbedürftige Person, die einfach nichts kann, die nichts leistet, die gerettet wird am Anfang und irgendwann mit ihm zusammenkommt. Ja. So, das bahnt sich auch nicht mal richtig an. So, wenn der mit dieser Cho zusammengekommen wäre am Ende oder mit Luna Lovegood. Das wäre eine Person, die man lieben gelernt hat, für die man gehofft hat. Aber die Freundin, die Schwester seines besten Freundes, das ist auch Harry. Das ist auch ein fucking Dick-Move. Harry! Ja. Was ist da los, Harry? Denn, ey? Aber auch das muss halt alles so geklüngelt werden. Ne? Das müssen dann alle Figuren sein, die man schon kennt. Ja, aber man kennt ja doch genug Frauen, mit denen er was hätte anfangen können. Ich fände es gut, wenn der mit einer Muggelfrau zusammengekommen wäre. Die Brown, die lustigerweise in den ersten Teilen eine Schwarze war. Und dann mussten sie casten. Sie hat eine Sprechrolle. Whoops und weiß. Wirklich, ja, exakt natürlich. So lief das. Richtig gut, richtig lustig. Aber finde ich richtig gut. Aber wurde nicht auch Malfoys Posse plötzlich schwarz? Dieser Crab und Goyle? Der Typ, der einfach Crab genannt wurde von seinen liebevollen Eltern. Einfach so. Seid Crab? Ihr wirklich meine Freunde? Ihr nennt mich immer Crab. Kann ich nicht zumindest Crab heißen, wie Mr. Krabs? Nein, du heißt Crab. Und ich muss sagen, also das nervt mich wirklich, weil Genie ist einfach eine nervige Randfigur, die man nicht lieben lernt, finde ich, so richtig. Ich finde ohnehin, alle Filme ab 3 sind scheiße. Also 3 ist noch gut, aber 3 ist der beste 3 Film. 3 ist perfekt. 3 ist richtig. Du hast viele coole Elemente. Du hast einen coolen Anfang mit diesem Wolf. Es wird düster. Du hast diesen coolen Bus. Harry ist mal auf sich alleine gestellt. Der ist nicht immer so umringt von seinen ganzen Freunden, sondern macht mal alleine was. Das Zeitding ist cool, aber danach ist halt alles kaputt. Oder auch dieser ganze, dass es diesen Trank gibt, wo man sich in andere Leute verwandeln kann, wird auch nie wieder verwendet. Aber es ist das Beste, was es geben kann. Immer verwendet. In jedem fucking Film wird das verwendet. Wirklich? Ja, wird auch wieder verwendet. Ach ja, stimmt. Du hast ja dann, du wirst dich alle in Harry. Ja, Mad-Eye Moody wird dann noch, ist dann noch dieser krasse Typ, der Hochstapler, der gar nicht Mad-Eye Moody war, sondern da war ja nur der Sohn von dem. Ja, du hast völlig recht. Es wird sehr, sehr oft verwendet. Das stimmt. Also 3 ist der beste Film. Also der ist von Alfonso Cuarón directed worden. Ein richtig guter, bis dahin hat er nur Indie-Filme gemacht und so. Und dann macht er plötzlich das große Franchise. Durchbruch. Mega Film. Und danach halt sowas wie Gravity. Naja. Also auch die Busfahrer-Szene am Anfang sieht einfach richtig gut aus. Ja, und auch die Dementoren. Dementoren sind eine gute Idee. Halt irgendwie, keine Ahnung, Hogwarts, gefährlich, Hogwarts. Und auch eine ganz wahnsinnig aktuelle Debatte, wie muss man seine eigene Sicherheit einschränken, um dann auch, muss man die eigene Freiheit einschränken, um Sicherheit zu gewährleisten. Ne? Holt man sich so Dementoren nach Hogwarts, die räumen halt mal auf, aber dafür kannst du halt dann nachts nicht nach Hause. Exakt diese Terrordebatte, die jetzt geführt wird. Und ganz auch fein. Und das vor ein paar Jahren, wo von Terror noch nie die Rede war. Absolut. Also ich fand, das war wirklich toll, irgendwie da auch ganz fein. Ey, das bestimmt. Der 11 Jahre alte Florentin saß im Kino und dachte, oh, mir gefällt diese Sicherheitsdebatte total gut. Total. Freiheit, aber zu welchem Preis? Mega, ja. Sympathisch, der Mensch in der letzten Reihe, der die ganze Zeit von Freiheit spricht. Wie viele Filme hast du im Kino gesehen? Freiheit! Aber halt deine Fresse. Sicherheit, ja, aber wie viel Freiheit sind wir dafür bereit einzubüßen? Und übrigens, in Minute 8 war ein Filmstrich. Achtet mal auf den Mantel, gleich hat er ihn nicht mehr an. Alter. Filmfehler. Ihr trefft mich mit dem Filmfehlerforum. Ich heiße Tyrion Lannister mit einem N. Aber 3 R. Ach Gott, shut up. Schrecklich. Wie viele Harry Potter Filme hast du im Kino gesehen? Wow, bestimmt 5, 6. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die ersten paar danach nicht mehr. Aber wir haben einen großen Marathon gemacht, wo wir, als der letzte Film rauskam, haben wir alle davorgehenden Harry Potter Filme am Stück angeschaut und sind dann ins Kino gefahren. Und ich war sehr müde. Und haben dann den letzten Film gesehen. Aber die letzten Filme waren irgendwie dann auch so dieses. Die letzten haben mir wieder gefallen. Mir gefällt der erste von den beiden letzten Teilen, hat mir gefallen. Es gibt dann aber auch so Sachen, dass die sich dann multiplizieren und dann wie so Zellteilungen, wo man einfach denkt, ja gut, okay, Welthunger, einfach Weltwirtschaft gelöst, einfach, es gibt unendlich viele Gegenstände. Aber das sind krasse Zaubersprüche und die kosten viel Macht und für welchen Preis werden die. Dieser Vielsafttrank, das ist ja auch das spannende Beispiel. Und auch da, der widerspricht deiner ganzen dummen Logik, die du ganz versuchst hier an den Mann zu bringen. Hm. Nämlich, der Vielsafttrank ist ein unfassbar mächtiger Trank. Du kannst zu jemandem anderen werden. Aber der Preis, um den zu machen, ist unfassbar hoch. Du musst unfassbar viel Zeit aufwenden. Es dauert Monate, den zu machen. Unfassbar teuer. Und die Materialien, die du dafür brauchst, kriegst du eigentlich auch normalerweise nicht. Ja, kriegt aber eine 11-jährige Schülerin. 11-jährige Erstklässler haben das dann hingekriegt. Aber es ist halt trotzdem schon aufwendig. Und ich glaube, wenn du halt diesen Zauber machst, wo das Geld sich multipliziert in der Zelle, glaube ich, von Bellatrix Lestrange, dann ist das einfach ein krasser Zauber gewesen. Und dementsprechend kann das auch nicht jeder, sondern dann musst du halt schon so ein Geldmultiplikator-Professor sein, um das hinzubekommen. In Teil 3 sind ja auch einmal in so einer Taverne und da sieht man, dass es einen so einen Wischmob gibt, der alleine putzt. wo ich mir denke, okay, eine gesamte Berufsgruppe ausradiert. Es gibt im Grunde eigentlich keinen Dienstleistungssektor mehr in der Zauberwelt. Doch, die Leute, die das programmieren. Das sind ja wie Staubsaugerroboter. Exakt das Gleiche. Das stimmt. Das sind die modernen Staubsaugerroboter. Das ist Zeitgeistkritik. Also es ist ganz hauchfein. Wirklich? Der wirklich gemacht aber mir gefällt, wie du von die ganze Zeit von skeptisch in Richtung Bewunderung gehst. Wow. Wow, du alles ist schon drauf. Es ist schon alles gar nicht so schlecht. Aber es fällt auf, dass die Filme alle so ein Thema haben eigentlich so. Der erste ist so, gut, neue Welt. Fuck it, wir wissen nicht, was daraus wird. Zweite ist, du wirst mit deiner Vergangenheit und deinen Problemen konfrontiert als Harry. Dritter ist, wow, langsam wird's bitter ernst. Vierter, weiß ich nicht mehr. Irgendwann hast du den fünften Teil, ist glaube ich der, wo die Hormone komplett durchdrehen. Ron mit dieser Brown zusammenkommt und so eine nervigen Comic Relief Story damit laufen hat. Aber das ist schon, jeder hat schon so, und Harry wird auch in einem richtig gemobbt. Also in einem ist gar nicht mehr jeder auf seiner Seite. Und er war ja immer der Hochgelobte und der mit den Vorschusslorbeeren. In einem Teil wird er richtig gemobbt auch. Ne? Ich habe schon ein bisschen Bock, jetzt einen Film anzuschauen, Harry-Potter-Film. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Ich glaube, den dritten habe ich oft gesehen. Oder auch hier, du sagst, es gibt ja auch also Heilzauber. Und es gibt ja nicht... Noch einen Trank. Genau, ohne Grund gibt es ja Madame Pomfrey. Ist das die aus dem Krankenflügel? Mhm. Und die heilt ja alle und macht es auch gut. Die macht einen guten Job, einen richtig guten Job, zu einem fairen Preis. Überhaupt nichts gegen Madame Pomfrey gesagt. Madame Pomfrey, doch. Die ganze Zeit unterschwellig kommen so Stiche gegen Madame Pomfrey. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sie verdient bestimmt nicht genug dafür, dass sie so einen tollen Job... Ey, da sollte man echt mal was sagen, ja. Ich meine, dafür, dass sie in so einem... Das ist ein Dienstleistungssektor und die hat einen tollen Job. Und dann kommt dieser Typ da aus Gilderoy Lockhart, der Harry seinen Arm reparieren will und dann verschwinden die Knochen. Das kann nämlich passieren, wenn eine Laie das macht. Ja. Auch da eine tolle Kritik. Hätte er sich mal lieber an Mrs. Pomfrey gehalten. Madame Pomfrey gehalten. Ja. Weil die hat es nämlich drauf. Die hatten ja auch dann ganz schnell wieder fit bekommen mit dem Kürbistrank. Das muss man schon sagen. Ich glaube, Kürbisse ist ein großer Dienstleistungssektor. Was für uns so Öl ist, ist für die Zaubererwelt Kürbisse einfach. Weil du brauchst Kürbisse für Kürbisknappheit. Alle Raunen überall. Die kommen auch nie wieder vor, diese schreienden Dinger. Und Einhornblut. Im ersten Teil, im zweiten Teil? Irgendwann trinkt doch Voldemort Einhornblut, und weil er ewig jung bleiben will. Ja. Warum ist das nicht ein größeres Thing danach in den... Warum, gute Frage, warum, wenn man davon weiß, warum geht dann nicht jeder in diesen scheiß Wald? Gut, es ist der verbotene Wald. Gut. Aber das ist auch das, so ein bisschen... Wenn man da reingeht, muss man zur Strafe in den Wald reingehen. Wow, das ist eine gute Idee. Genau, aber dann, warum versucht nicht jeder einfach, das Leben ist doch scheißegal, du brauchst auch keinen Job, wenn du ewig lebst, brauchst du ja nichts mehr. Wofür lebst du dann noch? Dann kannst du ja einfach dein eigenes Business am Laufen haben. Ja, gut, aber wie stark forschst du jeden Tag nach dem ewigen Leben, Stefan Tietze? Machst auch du, nichts. Indem ich mich hier bei guter Arbeit in Sketchen verwirkliche. Und das ist eine gute Antwort, abonnieren. Ja, und dann sind die dann im Wald. Und man muss auch sagen, die Verbotenabteilung, der verbotene Wald, diese Leute, die Namen gegeben haben, sind nicht die besten Leute, auch nicht die besten Pädagogen. Ja. Die verbotene Herdplatte, jeder hatte sie zu Hause. Auf jeden Fall. Und alle haben draufgefasst. Klar. Ja, und alle waren im Wald und in der verbotenen Abteilung schon in Teil 1. Die verbotene Schublade. Es funktioniert einfach nicht. Nenn ihn einfach Kaubelwald. Das ist der Kaubelwald. Und niemand würde sagen, boah, da müssen wir um den rein. Oder Schwarzwald oder so. Einfach so ein boring. Aber Schwarz klingt schon bedrohlich. Schwarzwald. Mhm. Ich denke mir da ohnehin immer so, was lauert da? Was lauert da im Schwarzwald? Im Harz. Was ist da los? Im Harz. So, ich habe hier die Seite offen. Was ist noch? Also, man kann eine Ausbildung machen. Was ist denn Medi-Magier? Medi-Magier sind eine Art magischer Sanitäter. Das hatten wir eben schon mal. Muggel, Verbindungspersonen. Es gibt ja die Muggel-Regierung. Ja, ist auch aber Ministerium, ist auch Zauberministerium. Genau, aber die wissen ja, lustigerweise wissen die Muggel ja, die Muggel-Regierung, weil es ist ein bisschen Area 51-mäßig, die Regierung weiß nämlich von den Zauberern. Echt? Ja, und die tolerieren das und akzeptieren das. Warum fragen die nicht um Hilfe? Wenn jetzt irgendwie das ist eine gute Frage. Ich glaube, die wollen nicht, dass die Bevölkerung davon weiß. Deswegen warum nicht? Bitten die nicht um Hilfe. Ja, weil sich dann alle schlecht fühlen, weil die meisten Leute einfach unskilled sind. Ja. Ich lese mal nach, was die Verbindungsperson macht. Das Zaubereiministerium hat in fast allen Abteilungen Arbeitsbereiche eingerichtet, deren Aufgabe es ist, gute Beziehungen zu Muggeln zu wahren. Obwohl von allen diesen Abteilungen ab und zu Fachleute für Muggelbelange gefragt sind, hat der Beruf nur ein geringes Ansehen. Wie dürftig die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung professioneller Muggelfreunde sind, zeigt das Beispiel von Arthur Weasley. Ja, natürlich, eine der Hauptfiguren, wow. Dementsprechend wird auch nicht viel für diesen Beruf verlangt. Ein ZAG in Muggelkunde genügt. So. Heißt, es gibt durchaus auch Ausbildungen. Also man muss die ZAG machen. Muggelkunde. Zusätzlich gefragt sind Enthusiasmus, Geduld und Humor. Das ist eine ziemlich boring Stellenausschreibung. Die Frage des Humors ist eigentlich nicht schlecht. Und Excel. Kenntnisse in Excel. Harry meint, dass Humor nicht ausreichen wird, um mit Muggeln wie seinem Onkel Vernon klarzukommen. Der Harry hat schon manchmal ein paar Sprüche drauf. Aber das muss ein sehr unbefriedigend. Das muss eigentlich der beste Job sein, weil du den ganzen Tag mit Leuten zu tun hast, die dir massiv unterlegen sind. Die mal sagen, Öl, Snickers, Snickers. Und du halt so hier Accio-Ding, zack, haben wir gelöst. Alter, Zaubertrank. Das ist gruselig. Es gibt sogenannte Vergissmichs, Obliviators. Als Angestellte des Zaubereiministeriums, Abteilung für magische Unfälle und Katastrophen, löschen sie die Erinnerungen von jedem Muggel, der etwas Magieverdächtiges erlebt oder gesehen hat. Das heißt, die reisen immer diesen Schlachten hinterher und halten den Muggeln die Zauberstäbe ins Gesicht und lassen sie vergessen. Die Blitzdingst. Das ist nicht schlecht. Das ist ein geiler Job. Das würde ich machen, glaube ich. Aber die müssen nur einen Zauberspruch können. Ja. Das ist schon strange, ey. Aber du hast da bestimmt mega die Paranoia, oder? Weil ich würde dann auch immer die Gedächtnisse von den Leuten löschen, dass die das auch nicht weitersagen können. Weil die kennen ja alle die ganzen Geheimnisse. Die kennen ja die ganzen Staatsaffären, die ganzen Sachen. Ja, vor allem kommst du als Obliviator dann zu deinem Vorgesetzten, wirst zum Mitarbeitergespräch, weil du einen Fehler gemacht hast. Und dann können wir die Sache nicht beide vergessen und holst dann so einen Zauberstab hervor. Ja, das stimmt schon. Du ja. willst auch nicht der Abteilungsleiter von den Vergissmeinnicht sein. Nee. Einfach so, oh, ich bin heute zu spät, ich habe vergessen, dass ich heute einen Termin habe. Wirklich? Ernsthaft? Also wirklich, oder? Nee, ich habe das schon vergessen. Ich habe das einfach vergessen. Sind Sie heute zu spät gekommen? Nope. Ding! Ah ja. Was machen Sie in meinem Büro? Ding! Man hat viele Fragen. In welchem Büro bin ich hier? Ah. Ding! Wer bin Warum ich? Arbeite ah, okay, ich hier? Wir lassen es. Abteilung implodiert einfach, löst sich selbst auf. Ja, die können viele Katastrophen ausrichten. Ja, die können auch einfach zu Voldemort gehen und sagen, Ding! Oh, ich wollte gar nicht die Welt umstürzen. Da traust du dich aber was, dass du deinen Namen nennst. Ich hab keine Angst vor Voldemort, Alter, ja, der kann mich mal. Ich sag mal so, Volde Arschloch. Kenn ich nix. Ich frag mich immer, wie Voldemort es geschafft hat, so viele Herrscharen um sich zu sammeln. Ja. Weil, wegen einem coolen Zeichen in der Luft. Ja, es ist glaube ich, sowas, weil der bietet ja nicht so richtig viel, ne? Also die Welt ist ein bisschen so wie Scar bei König der Löwen. So, man weiß, wenn man sich ihm anschließt und gewinnt, dann wird es alles zu so einem Brachland. Überall verbrannte Erde, traurige Welt. Ich glaube, es ist generell sehr leicht, Anhänger zu finden. Egal, welchen Zweck du verfolgst, Anhänger finden sich immer. Menschen haben ein Bedeutungsvakuum in sich, das sie nur zu gerne füllen würden, mit jedem dahergelaufenen Trottel, der kommt. Hey, übrigens, ich habe Bock, Hornissen komplett zu bekämpfen auf der ganzen Welt. Hast du Bock, dich mir anzuschießen? Klar, Alter, Hornissen machen wir fertig. Ich glaube, es ist nicht. Den Rest deines Lebens kämpfst du gegen Hornissen. Sobald du Leuten Bedeutung anbietest, wird es genug Leute geben, die sich da dranhängen, nee. Die sagen, jetzt hat mein Leben einen Sinn. Ich glaube, es ist eher sowas wie Stolz. Leute sind gern stolz auf etwas. Und es fällt ja auch, dass Leute, die sowas wie so Nazis oder so, dass die oft wenig gebildet sind. Stolz auf ihr Land sind. Genau, sie sind stolz auf ihr Land. Und das ist tatsächlich einfach, die haben oft wenig geleistet. Die haben wenig Karriere gemacht. Wenig Selbstbewusstsein, ja. Genau, wenig Selbstbewusstsein. Und der geringste gemeinsame Nenner, den sie mit anderen haben, ist das Land. Das Einzige, worauf sie stolz sein können, ist das, was ihr, was ist das Land. Sie können auf nichts anderes stolz sein. Ja. Und deswegen, glaube ich, ist einfach der einzige gemeinsame Nenner zwischen diesen ganzen Leuten ist das Land und der Nationalpatriotismus. Das ist es, glaube ich, schon. Und ich glaube, dann kannst du es schaffen, Leute um dich zu versammeln. Wenn du denen dann noch Strukturen gibst, und das können sie sich hocharbeiten, und die haben, und dann kriegst du noch so Regeln, und die einfach zu verstehen sind, wen du mögen musst und wen du nicht mögen musst, was du sagen darfst, was du nicht sagen darfst, und gibst dir noch so ein System, wo die sich gegenseitig dann noch anfeuern können, hochstacheln können, dann, glaube ich, hast du alles erreicht. Ja, was bietet Voldemort? Der bietet halt Macht und Einfluss und sagen, okay, ich werde eh die Welt in Schutt und Asche legen, sei lieber auf der Gewinnerseite. Und am Ende kriegst du von mir einen schicken Lambo. Lambo. Und warum haben diese Fragen über Fragen? Accio Lambo. Dieses fliegende Auto, das war ja auch dem Weasley sehr wichtig, ne? Ja. Warum holt er sich nicht aus seiner Muggelwelt ein Lambo? Und warum hat er nicht einfach ein besseres Auto? warum hat er nicht eine Rakete oder ein Flugzeug oder so? Weil. Rakete. Ja. Kannst du aber besser fliegen. Frage einfach. Kannst du aber besser fliegen. Ah, Mr. Weasley. Die wohnen in diesem geilen Haus, dem Fuchsbau, diesem abgefahrenen Zauberhaus. Mhm. Auch das verstehe ich nicht ganz, weil die haben sich ja so zurückgezogen an so einen einsamen Ort und haben Platz, um einen Platz zu haben und sich ausbreiten zu können und so. Es ist eine große Familie. Dann gibt es aber irgendwann dieses Zelt, was Hermine hat. Mhm. Oder auch die Weasleys haben, wo man reingehen kann. Es ist ganz klein von außen, dann geht man rein und es ist ein riesiges Zelt. Mhm. Warum haben die das, warum wohnen die nicht auch in sowas? Wird man da eigentlich klein, wenn man da eintritt? Ja, das ist die Frage. Wird man klein, oder wird das Zelt einfach nur, nee. Ja, das war ich glaube, man wird klein, oder? Und dann dieser Zauber, weil Hermine hat auch diese Tasche, wo alles reinpasst und es ist leicht. Diese Tasche ist eigentlich der wertvollste Gegenstand aller Zeiten, weil dieser Zauber ist Wahnsinn. Weil du kannst ja ganze Universen da drin was haben. Was passiert denn, wenn du so dieses Zelt ins Wasser wirfst oder so und dann so das wie so ein Eimer voller Wasser laufen lässt und da passt unendlich viel rein? Dann saugt es einfach das den gesamte Seele. Meer ein oder was? Ja. Das gesamte Wasser der Erde in Hermines Tasche? Hier habt ihr die Heringe zum Aufstellen und ich sag's dir noch einmal, lass das nicht in den Ozean fallen. Es ist auf ein Riesenproblem. Auf gar keinen Fall. Und dann ja. Irgendwie die ganze Welt geht kaputt. Irgendwie, stell mir die gesamte Welt ohne Wasser vor für einen Tag. Alles kaputt, alles im Arsch. Sämtliche Fische sind tot, alles ausgetrocknet, gesamte Ökosystem hinüber. Dahin. Und dann alle so, Hermine, und sie so, okay. Sorry. Und gießt wieder alles ins Meer. Das ist ein Riesenproblem. Wie viele von diesen Taschen gibt es? Auch nur 3 auf der ganzen Welt. Es gibt auch nur 3 Snickers in der gesamten Zaubererwelt. Ja, ist gut, Kinder. Ja, weil die mächtig sind. Ich hab 1 der Zaubertwix. Es gibt nur 3. Ja. Es gibt von allem nur 3. Ist einfach, das ist wie so ein bisschen DDR-mäßig. So, es gibt einfach nur von jedem eine bestimmte Stückzahl. Mensch, wir kritisieren aber hier links und rechts im Grunde. Du hast den Nationalsozialismus, das wird die Neonazi-Szene irgendwie und komplett auseinandergenommen. Zerstört, ey. Und die DDR angegriffen. Heikle Folge von Antenne Azkaban. Du weißt was, ich lehne mich aus dem Fenster. Ich habe heute mal was gegen Nazis gesagt, okay, wenn das manchen nicht passt, ja, ich nehme mal kein Blatt vor den Mund. Stefan okay? Nimmt wirklich überhaupt nichts vor den Mund. So gut wie nichts. Was nimmst du vor den Mund? Gabel. Okay. Touché. Also ich muss sagen, es steckt voller Geheimnisse. Ich habe vor ein paar Wochen erst Harry Potter verstanden. Weil da gibt es am Ende diese Szene mit dem Stein. Dann gibt es ja die Heiligschimmer des Todes. So. Es gibt den Umhang, den Harry schon die ganze Zeit hat. Mhm. Hätte man vielleicht auch schon mal ein bisschen was erfahren können darüber. Erstmal, warum reagieren alle so mega casual auf, dass er Heiligtümer des Todes hat. Ja. So die mächtigsten Dinge. Und er kriegt dann zu Weihnachten diesen Umhang. Alle so, okay, ja, das ist ein Umhang. Die wissen ja davon. Auch hier McGonagall. McGonagall. Ich weiß ja auch davon. So, die sind alle so mega cool. Und die hat noch nie davon gehört, dass es dieses Heiligtum des Todes ist. Ja, keine Ahnung. Das hat er jedenfalls von Anfang an. Stell dir mal vor, du verlierst den Umhang. Erstens mal, das ist die fucking. Aber du verlierst dein Kind im Supermarkt, was diesen Umhang gerade trägt. Du findest es. Aber im Endeffekt, oh nein, Harry Potter, schnell, bring den Umhang des Todes. Wir haben jetzt alle 3 Teile. Ganz kurz, wenn jeder im Umkreis von sich selber mal kurz guckt, bitte. Kurz guckt, du findest den unsichtbaren Umhang doch nie wieder. Ich hätte einen Moment in meiner Unterrichtszeit, wo ich gern Harry Potter gewesen wäre. Und zwar war dann die Frage, wer kennt noch irgendwelche Maler? Und ich habe den Rotwein Merlot vorgeschlagen als Maler. Und da hätte ich gern, wäre ich gern Harry Potter, der dann aus dem Unterricht plötzlich einfach verschwindet, weil ich den Umhang aufsetzt und durch die Tür gehe. Harry, wir wissen, dass du immer noch da bist. Warum hat er den Umhang nie beim Quidditch getragen? Einfach Quidditch-Anzug und du bist der unsichtbare Blitz. Knallharte Regeln. Ja? Knallharte Regeln. Ist das wirklich in den Regeln, dass... Der unsichtbare Blitz war ja wohl mega geil gerade. Ja. Wegen Blitz, weil er den Blitzer verstehen hat. Total. Aber das war doch erst nicht Absicht. Klar, Roletti war das. Aber es steht wirklich im Regelwerk zu Quidditch, dass man nicht das Unheiligtum des Todes, den Unsichtbarkeit... Das, was man nicht darf, ist wesentlich größer als das, was man darf. Die Regeln sind in der Nichtform geschrieben. Ja. Das wird doch auch ständig passieren, irgendwie so wie Snape, der dann mit seinem Zauberstab in das Quidditch-Spiel eingreift. Das wird doch ständig passieren. Aber worauf ich hinaus wollte, diese Heiligtümer des Todes. Ich habe bis am Ende nicht verstanden, was dieser Stein der Auferstehung kann. Ich dachte, dass er am Ende, musste er ja sterben, weil er der letzte Horcrux ist. Weil ein Teil von Voldemort, das war quasi der erste Horcrux, der entstanden ist. Weil ein Teil von Voldemort in Harry übergegangen ist. Okay. Dann dachte ich mir, okay, die überlisten das, indem Harry den Stein der Auferstehung besitzt. Weil wenn er den besitzt, dann kann er sich umbringen lassen, hat aber den Stein der Auferstehung und lebt dann. und der Fluch ist besiegt und er kann Voldemort töten. Tatsächlich habe ich aber herausgefunden, dass das ja gar nicht so funktioniert, sondern der Stein der Auferstehung nur diese ganzen Leute um ihn herum nochmal zeigt. Sirius Black ist dann plötzlich da, seine Mutter ist da, James nur Potter zeigt, ist da. Nicht mal auferweckt, sondern die nur doch zeigt. So halb. Die sind halt dann da und wünschen ihm alle gute Reise. So, die sind alle nochmal da. Wow, und toll. Ja, sagen ihm, er braucht keine Angst vor dem Tod zu haben. Das sagen sie ihm. Und dann verschwinden sie. Und das war der Stein der Auferstehung. Aber Harry lebt doch am Ende. Wie hat er dann überlebt? Er hat überlebt. Ich weiß nicht, ob wir die 16. Folge Antenne Azkaban wirklich so bestreiten sollen. Stefan denkt gerade wirklich extrem konzentriert nach. Mir fällt. Ehrlich gesagt, bei solchen Plot-Sachen schalte ich immer aus. Mir ist alles scheißegal, was die Plots sagen. Ich will sehen, ich will das Quidditch-Spiel sehen, ich will die Drachen sehen, ich will den Hogwarts-March hören, aber diese Plot-Sachen, dieses Horcrux-Zeug, ich hätte auch lieber eigentlich so eine Sitcom mal in der Welt. Ja. Oder so eine normale Soap-Opera in der Welt, weil mich interessiert die Welt viel mehr als die Geschichten, die darin passieren. Total. Ich will kurz nachlesen. Hätten die ganzen Hogwarts-Schüler nicht einfach auf eine andere Uni gehen können, als da irgendwie alles abgebrannt ist und irgendwie alles kaputt gegangen ist? Ja, dann gehen wir jetzt auf diese russische Uni. Ciao. Ah, der Elderstab hat ihm nicht gehorcht. Der Elderstab hat ihm noch nicht gehorcht. Das sag ich jetzt so, als dass man gut steigen kann. Na, der Elderstab hat ihm nicht gehorcht. Warum nicht? Weil der noch Draco Malfoy gehörte. Weil der Typ war, der ihn entwaffnet hat. Nee, weil der Sirius, weil der Snape. Jedenfalls hat der Elderstab ihm nicht. Und nächste Woche wird er der Azkaban. Wir lernen die Basics. Es ist, aber tatsächlich nehme ich davon nichts mit, mich interessiert. Ich weiß mich auch nicht so sehr. Ich finde auch, darum geht es auch gar nicht mehr. Weil ich die Geschichte über den Verlust seiner Eltern und das Ganze klarkommen damit, Freunde finden, erwachsen werden, diese Coming-of-Age-Nummer, Freunde finden, Vaterfigur finden. Das ist doch alles viel cooler, als dann, wie dann am Ende der Kampf mit dem Erzfeind, dieses überkonstruierte Bullshit-Ding, wie das ausgeht. Das ist doch egal. Das ich könnte dir echt, glaube ich, von 80% aller Filme, die ich gesehen habe, nicht den Plot sagen. Ich auch nicht. Avengers. Habe ich nie gesehen. Irgendwelche Monster greifen an, die irgendeinen Stein wollen, keine Ahnung. Guardians of the Galaxy, warum da jetzt am Ende genau das so, keine Ahnung, überhaupt keine Ahnung. Ja. Ich kann mich an diesen Baummann erinnern und dass ich irgendwie 2 Tüten Popcorn gegessen habe, noch vor der ersten Hälfte des Films. Daran kann ich mich erinnern, einen Rest nicht, der Rest ist mir auch egal. Ja, das stimmt. Mich interessieren doch meistens die Welten mehr als die Storys da drin. Wenn die Welten halt in solchen Filmen halt, weißt du, in solchen Franchise-Filmen, wo die Welt wichtiger ist als die Story. Wenn jetzt ein Eternal Sunshine of the Spotless Mind guckst, dann kannst du die Story wahrscheinlich wiederholen. Nämlich? Ja, der träumt immer in seinem, und dann hat er so Träume und dann müssen die in den Traum rein, und dann, um sowas anzupflanzen. Und dann kam so das THX-Logo und dann kam das Dolby Surround. Was zur Hölle ist ein Key Grip? Nope. Ja. Naja. Ich muss sagen, mir ist dieses Experiment. Wie lange haben wir noch? Wir können abmoderieren. Wir haben nicht gewusst, ob wir das so lange durchhalten. Das war die Folge Antenne Azkaban. Wir darüber sprechen. Ihr könnt entscheiden, was als nächstes zur Folge 2 kommt. Wir machen das alles. Wir machen das auf jeden Fall alles. Ja, mal gucken. Es ist ja die Frage, wie viel das interessiert. Aber es gibt auf jeden Fall eine Menge Dinge zu sagen. Wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Sommerpause. Wir haben jetzt erstmal Urlaub. Und wir fliegen nach New York mal wieder. Und es wird wieder eine Folge auf dem YouTube-UFO geben. Also auf jeden Fall abonnieren. Und folgt uns auf auf Instagram. Snapchat macht bloß niemand mehr. Weil wir machen Stories. Wir machen Florian führt euch durch unser Haus. Geil. Ich führe euch in unser Haus. Du heißt @pommesruppel. Pommes_ruppel auf Instagram. Ich heiße @estebantithios. Genau, wir sind unterwegs. Und das heißt, es kommen erstmal ein paar Wochen keine Folgen. Ich bin danach auch nochmal allein im Urlaub. Das heißt, erstmal schön Sommerpause. Schön Sommerpause. Genießt den Sommer, hört nochmal ein paar alte Folgen an, lest ein paar Bücher, schaut euch ein paar Harry Potter-Folgen an. Schaut ein paar Harry Potter-Filme an. Ich finde, wir haben viel darüber gesagt. Und ich meine, sorry, wenn wir da jetzt nicht so en Detail drin waren. Wir sind nicht so mega drin. Herr der Ringe ist eher so mein Metier. Ja. Aber deswegen demnächst. Cool. Antenne Auenland. Viel Spaß. Na, mal gucken. Ansonsten macht's gut. Schönen Sommer. Schönen Sommer. Macht's gut. Erholt euch. Ciao.